Zwei neue Filme, die morgen in die Kinos kommen, wollen wir Ihnen jetzt vorstellen. Und dazu ist die Filmkritikerin Anke Lewicke zu mir ins Studio gekommen. Schönen guten Abend. Guten Abend. Einer der beiden Filme ist für den einen oder anderen unserer Hörer nicht mehr ganz unbekannt. Fangen wir mit ihm an. Wer, wenn nicht wir? Von Andres Feil. Der Regisseur ist bislang vor allem mit Dokumentarfilmen, zum Beispiel Black Box BRD, erfolgreich gewesen. Jetzt hat er erstmals einen Spielfilm gedreht über die Vorgeschichte der RAF und des deutschen Terrorismus. Zu sehen war Wer, wenn nicht wir, gerade im Wettbewerb der Berlinale. Und deshalb gab es auch schon ein Gespräch hier im Deutschlandradio Kultur mit dem Regisseur Andres Feil. Hören wir mal ganz kurz, wie er seinen Zugang zum Thema beschreibt. Wir gehen mit diesem Film an die Anfänge. Das heißt, Anfang der 60er Jahre, Gudrun Ensslin, Bernhard Vesper lernen sich in Tübingen kennen. Und ich folge diesen Spuren, gehe zurück auch in die Familiengeschichten und werfe damit für mich eben einen neuen Blick drauf, der mich selbst überrascht hat, weil ich eigentlich dachte, über die Geschichte der RAF weiß ich schon alles. Es sind die vielen Filme mit den bekannten Bilderschleifen, Schüsse auf Benno Ohnesorg, Studentenunruhen. Die sind ja alle in der Welt und für mich war es die Herausforderung, über eine lange Recherche, über viele Zeitdokumente noch einmal anders drauf zu gucken und da ganz spannende Trüffel zu entdecken, die es für mich nicht nur sinnvoll, sondern richtig notwendig gemacht haben, diese Geschichte nochmal neu und anders zu betrachten. Der Regisseur Andres Feil über seinen Spielfilm Wer, wenn nicht wir. Die Kritiken auf diesen Film, die sind relativ unterschiedlich ausgefallen. Steif und papierend, zu sehr Dokumentarfilm, haben die einen gesagt. Andere, wie zum Beispiel Peter Schneider im Tagesspiegel, lobte die Genauigkeit in der Erzählung von Andres Feil. Frau Lewicke, wie ging es Ihnen jetzt mit diesem Film? Naja gut, also die Dokumentarfilme von Andres Feil hatten ja immer was sehr Essayistisches und dadurch war ich vielleicht am Anfang ein bisschen überrascht, dass er mit einem sehr konventionell erzählten Spielfilm daherkommt. Aber dann fand ich es doch sehr, sehr spannend, wie er sein Verfahren, was er bei den Dokumentarfilmen immer anwendet, hier auch beim Spielfilm macht. Und das hat er ja eben schon angedeutet. Also gehen wir nochmal zurück, Blackbox BRD, da ging es ja um die Biografien des Bankers Alfred Herrhausen und des Terroristen Wolfgang Grams. Und er hat sich ja so richtig reingebohrt in deren Jugend, in die Kindheit, hat auch sich in den Elternhäusern umgeschaut und dabei Zeitströmungen festgehalten. Und das macht er eben jetzt auch. Und da sind wir eben schon bei dem Titel, Wer, wenn nicht wir. Das Ganze spielt ja größtenteils in den 60er Jahren und wir lernen eben Gudrun Ensslin und Bernward Vesper kennen, die sich verantwortlich fühlen für das, was ihre Eltern nicht getan haben im Dritten Reich, dass es einfach Mitläufer waren. Dann steht der Vietnamkrieg im Haus. Sie möchten, dass nicht sowas nochmal passiert. Dann gibt es aber nicht nur eben diese politische Geschichte in dem Film, sondern eben auch die Liebesgeschichte zwischen den beiden. Die möchten eigentlich, die freie Liebe steht kurz vor der Haustür. Man versucht so im Dreieck zu leben, aber das funktioniert nicht. Das nimmt sich Gudrun Ensslin dann wieder übel. Dann kommt noch wieder Bader rein. Da gibt es da die sexuelle Abhängigkeit und wir kennen ja Gudrun Ensslin immer als selbstbewusste Frau, aber hier bekommen wir auf einmal mit, dass sie auch gleichzeitig die Sekretärin von Bernward Vesper war, der ja das Werk seines Vaters, der ja auch als Nazi-Schriftsteller galt, also Will Vesper dann veröffentlicht hatte, hat sie die Sekretärinnenarbeit gemacht. Und da merkt man einfach auch diese Schizophrenie dieser ganzen Generation, dass sie sich einerseits schuldig fühlen, aber gleichzeitig müssen sie ihre Eltern auch verteidigen. Also wer, wenn nicht wir? Hat Sie der Film überzeugt? Also ich komme nochmal auf eine Kritik von Peter Schneider zurück, der sagte, ihm ist das zu viel Kammerspiel. Dieser 70er-Jahre-Muff, der wird doch gezeigt und in den Trailern, die man aus dem Kino schon kennt, sieht man auch diese Brauntöne, dieses Dunkle, dieses Düstere. Ihm fehlte zu sehr die Aufbruchsstimmung im Rausgehen. Ging es Ihnen auch so? Nee, ich muss sagen, dass dieser Film gerade die Textur unheimlich gut der Zeit getroffen hat. Gerade in den 60er Jahren, wo alles noch so spießig waren, wo die Vesper und Ensslin sich eben ein Zimmer nehmen wollten, aber das nicht durften, sich deshalb verloben mussten. Also ich fand das einfach nicht so, wie man das sonst häufig im deutschen Kino kennt, dass alles so durch die Farben schon so eingesperrt wird, wie es war einmal. Und ich finde, ich glaube, warum der Film auch so aneckt, ist eben, dass wir haben uns eingerichtet auf gewisse Bilder, wie wir die Terroristen sehen. Und jetzt kriegen wir auf einmal neue Bilder. Und was ich so spannend finde, wir kriegen neue Bilder zu diesem Puzzle raff, aber die passen eben nicht so rein. Also wir müssen alles nochmal neu überdenken. Und ich finde, da liegt auch eine Leistung von dem Film drin. Wer, wenn nicht wir von Andres Feil. Und ebenfalls morgen startet eine spanisch-mexikanische Koproduktion in unseren Kinos, Beautiful von Alejandro González Iñárritu, ein Film mit Javier Bardem. Der lief im vergangenen Jahr in Cannes und wurde dort einerseits hoch gelobt, andererseits auch verrissen. Wie kam das dazu? Worum geht es eigentlich in dem Film? Also Iñárritu ist ja seit Amores Perros, seit seinem Regiedebüt, einfach ein Kultregisseur. Und man muss sagen, bei ihm geht es ja schon immer um die großen Schicksalsdramen. Er mag das Pathos, aber dieses Pathos kann er eigentlich immer ganz gut verstecken durch seine sehr erlesene visuelle Form. Die Filme haben ja auch so was Authentisches. Das ist jetzt in seinem neuen Film auch so. Wir sehen da einen Barcelona, wie wir es noch nie erlebt haben. Es könnte überall in Europa spielen, einfach eine Großstadt, so geprägt durch Industrie, ganz viele Sprachen werden gesprochen. Es geht um Einwanderer aus dem Maghreb, illegale Arbeiter aus China. Und dann haben wir eben Javier Bardem, der todkrank ist und der einfach noch was erledigen muss. Also er möchte sich um seine zwei Kinder kümmern, aber seine Frau ist drogensüchtig. Wie schafft er das? Und so weiter. Und was jetzt, glaube ich, gestört hat bei diesem Film, dass es einfach Iñárritu mit dem Schicksal übertrieben hat. Also, dass man das Gefühl hat, Javier Bardem ist so eine Jesusfigur, weil er sich um alles kümmern muss. Dann hat er auch noch hellseherische Kräfte, dann kommt noch so was Übersinnliches mit rein. Also, man guckt sich den Film einerseits gerne an. Diese grobkörnigen Bilder haben wirklich was Dokumentarisches. Man findet auch einfach so, wie diese Stadt gezeigt ist, das spannend. Aber irgendwie ist genug des Schicksals gewesen. Man fühlt sich so ein bisschen gegängelt, wenn man aus dem Kino kommt. Aber dennoch muss ich sagen, dass Javier Bardem, der hat ja dann auch in Cannes den Darstellerpreis bekommen, das unheimlich gut spielt. Und ich würde am liebsten so den Film wegschneiden und nur Javier Bardem zuschauen, weil dem glaubt man einfach, dass er so ein Mann ist, der todkrank ist und der noch so ein paar Dinge regeln muss. Gut, also ein Film für einen Solodarsteller eigentlich. Beautiful, übrigens so geschrieben wie gesprochen, mit B-I-U-T-I-F-U-L, Beautiful, von Alejandro González Iñárritu und Andres Feils erster Spielfilm, Wer, wenn nicht wir, beide ab morgen im Kino vorgestellt, hat sie uns Anke Lewicke. Vielen Dank.